Erstes Kapitel: Emil hilft Köpfe waschen. So, sagte Frau Tischbein, und nun bring mir mal den Krug mit dem warmen Wasser nach. Sie selber nahm einen anderen Krug und den kleinen blauen Topf mit der flüssigen Kamillenseife und spazierte aus der Küche in die Stube. Emil packte seinen Krug an und lief hinter der Mutter her. In der Stube saß eine Frau und hielt den Kopf über das weiße Waschbecken gebückt. Ihre Frisur war aufgelöst und hing wie 3 Pfund Wolle nach unten. Emils Mutter goss die Kamillenseife in das blonde Haar und begann, den fremden Kopf zu waschen, dass es schäumte. »Ist es nicht zu heiß?«, fragte sie. »Nein, es geht«, antwortete der Kopf. »Ach, das ist ja Frau Bäckermeister Wirt.« »Guten Tag«, sagte Emil und schob seinen Krug unter die Waschtoilette. »Du hast gut, Emil. Du fährst nach Berlin, wie ich höre«, meinte der Kopf. Und es klang, als spräche wer, der in Schlagsahne untergetaucht worden ist. Erst hatte er zwar keine rechte Lust, sagte die Mutter und schrubbte die Bäckermeisterin, aber wozu soll der Junge die Ferien hier totschlagen? Er kennt Berlin überhaupt noch nicht. Und meine Schwester Martha hat uns schon immer mal einladen wollen. Ihr Mann verdient ganz anständig. Er ist bei der Post. Im Innendienst. Ich kann freilich nicht mitfahren. Vor den Feiertagen gibt's viel zu tun. Naja, er ist ja groß genug und muss eben unterwegs gut aufpassen. Außerdem holt ihn meine Mutter am Bahnhof Friedrichstraße ab. Sie treffen sich am Blumenkiosk. Berlin wird ihm sicher gefallen. Das ist was für Kinder. Wir waren vor 1,5 Jahren mit dem Kegelclub drüben. So ein Rummel. Da gibt's doch wirklich Straßen, die nachts genauso hell sind wie am Tage. Und die Autos, berichtete Frau Wirt aus der Tiefe des Waschbeckens. Sehr viele ausländische Wagen? Fragte Emil. »Woher soll ich das denn wissen?«, fragte Frau Wirt und musste niesen. Ihr war Seifenschaum in die Nase gekommen. »Na, nun mach aber, dass du fertig wirst«, drängte die Mutter. »Deinen guten Anzug habe ich im Schlafzimmer zurechtgelegt. Zieh ihn an, damit wir dann sofort essen können, wenn ich Frau Wirt frisiert habe.« »Was für ein Hemd«, erkundigte sich Emil. »Liegt alles auf dem Bett und zieh die Strümpfe vorsichtig an und wasch dich erst gründlich und zieh dir neue Schnürsenkel in die Schuhe. Dalli, dalli.« »Puh«, bemerkte Emil und trollte sich. Als Frau Wirt, schön onduliert, mit ihrem Spiegelbild zufrieden, gegangen war, trat die Mutter ins Schlafzimmer und sah, wie Emil unglücklich herumlief. »Kannst du mir nicht sagen, wer die guten Anzüge erfunden hat?« »Nein, tut mir leid, aber warum willst du es wissen? Gib mir die Adresse und ich erschieß den Kerl.« »Ach, du hast schwer. Andere Kinder sind traurig, weil sie keinen guten Anzug haben. So hat jeder seine Sorgen. Ehe ich es vergesse, heute Abend lässt du dir von Tante Martha einen Kleiderbügel geben und hängst den Anzug ordentlich auf. Vorher wird er mir aber nicht ausgebürstet, vergiss es nicht. Und morgen kannst du schon wieder deinen Pullover, dieses Räuberjackett, anziehen. Sonst noch was? Der Koffer ist gepackt, die Blumen für die Tante sind eingewickelt, das Geld für Großmutter gebe ich dir nachher. Und nun wollen wir essen. Kommen Sie, junger Mann.« Frau Tischbein legte den Arm um seine Schulter und transportierte ihn nach der Küche. Es gab Macaroni mit Schinken und geriebenem Parmesankäse. Emil futterte wie ein Scheunendrescher. Nur manchmal setzte er ab und blickte zur Mutter hinüber, als fürchte er, sie könne ihm so kurz vor dem Abschied seinen Appetit übel nehmen. »Und schreib sofort eine Karte. Ich habe sie dir zurechtgelegt, im Koffer, gleich oben auf.« »Wird gemacht«, sagte Emil und schob möglichst unauffällig einen Macaroni vom Knie. Die Mutter merkte glücklicherweise nichts. »Grüß Sie alle schön von mir und pass gut auf, in Berlin geht es anders zu als bei uns in Neustadt. Und am Sonntag gehst du mit Onkel Robert ins Kaiser-Friedrich-Museum und benimm dich anständig, damit es nicht heißt, wir hier wüssten nicht, was sich gehört. Mein großes Ehrenwort«, sagte Emil. Nach dem Essen zogen beide in die Stube. Die Mutter holte einen Blechkasten aus dem Schrank und zählte Geld. Dann schüttelte sie den Kopf und zählte noch einmal. Dann fragte sie, »Wer war eigentlich gestern Nachmittag da, hm?« »Fräulein Thomas«, sagte er, »und Frau Homburg.« »Ja, aber es stimmt noch nicht.« Sie dachte nach, suchte den Zettel, auf dem sie die Geschäftseinnahmen notierte, rechnete und meinte schließlich, »Es fehlen 8 Mark.« »Der Gasmann war heute früh hier.« »Richtig. Nun stimmt es leider.« Die Mutter pfiff sich eins, vermutlich um ihre Sorgen zu ärgern, und holte 3 Scheine aus dem Blechkasten. »So, Emil, hier sind 140 Mark. Ein 100-Markschein und zwei 20-Markscheine. 120 Mark gibst du der Großmutter und sagst ihr, sie solle nicht böse sein, dass ich voriges Mal nichts geschickt hätte. Da wäre ich zu knapp gewesen. Und dafür brächtest du dieses Mal selber. Und mehr als sonst. Und gib ihr einen Kuss. Verstanden? Die 20 Mark, die übrig bleiben, behältst du. Davon kaufst du dir die Fahrkarte, wenn du wieder heimfährst. Das macht ungefähr 10 Mark. Genau weiß ich's nicht. Und von dem Rest bezahlst du, wenn ihr ausgeht, was du isst und trinkst. Außerdem ist es immer gut, wenn man ein paar Mark in der Tasche hat, die man nicht braucht und für alle Fälle parat hält. Ja. Und hier ist das Kuvert von Tante Marthas Brief. Da stecke ich das Geld hinein. Pass mir ja gut auf, dass du es nicht verlierst. Wo willst du es hintun? Sie legte die 3 Scheine in den seitlich aufgeschnittenen Briefumschlag, knickte ihn in der Mitte um und gab ihn Emil. Der besann sich erst eine Weile. Dann schob er ihn in die rechte innere Tasche tief hinunter, klopfte sich zur Beruhigung noch einmal von außen auf die blaue Jacke und sagte überzeugt: So, da klettert es nicht heraus. Und erzähle keinem Menschen im Coupé, dass du so viel Geld bei dir hast. Aber Muttchen, Emil war geradezu beleidigt, ihm so eine Dummheit zuzutrauen. Frau Trischbein tat noch etwas Geld in ihr Portemonnaie. Dann trug sie den Blechkasten wieder zum Schrank und las rasch noch einmal den Brief, den sie von ihrer Schwester aus Berlin erhalten hatte und in dem die genauen Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten des Zuges standen, mit dem Emil fahren sollte. Manche von euch werden sicher der Ansicht sein, man brauche sich wegen 140 Mark wahrhaftig nicht so gründlich zu unterhalten wie Frau Friseuse Tischbein mit ihrem Jungen. Und wenn jemand 2.000 oder 20.000 oder gar 100.000 Mark im Monat verdient, hat er das ja auch nicht nötig. Aber, falls ihr es nicht wissen solltet, die meisten Leute verdienen viel, viel weniger. Und wer pro Woche 35 Mark verdient, der muss, ob es euch gefällt oder nicht, 140 Mark, die er gespart hat, für sehr viel Geld halten. Für zahllose Menschen sind 100 Mark fast so viel wie 1 Million. Und sie schreiben 100 Mark sozusagen mit 6 Nullen. Und wie viel 1 Million in Wirklichkeit ist, das können sie sich nicht einmal vorstellen, wenn sie träumen. Emil hatte keinen Vater mehr. Doch seine Mutter hatte zu tun, frisierte in ihrer Stube, wusch blonde Köpfe und braune Köpfe und arbeitete unermüdlich, damit sie zu essen hatten und die Gasrechnung, die Kohlen, die Miete, die Kleidung, die Bücher und das Schulgeld bezahlen konnten. Nur manchmal war sie krank und lag zu Bett. Der Doktor kam und verschrieb Medikamente. Und Emil machte der Mutter heiße Umschläge und kochte in der Küche für sich und sie. Und wenn sie schlief, wischte er sogar die Fußböden mit dem nassen Scheuerlappen, damit sie nicht sagen sollte, ich muss aufstehen, die Wohnung verkommt ganz und gar. Könnt ihr es begreifen und werdet ihr nicht lachen, wenn ich euch jetzt erzähle, dass Emil ein Musterknabe war? Seht, er hatte seine Mutter sehr lieb und er hätte sich zu Tode geschämt, wenn er faul gewesen wäre, während sie arbeitete, rechnete und wieder arbeitete. Da hätte er seine Schularbeiten verbummeln oder von Naumanns Richard abschreiben sollen? Da hätte er, wenn es sich machen ließ, die Schule schwänzen sollen? Er sah, wie sie sich bemühte, ihn nichts von den Entbehrten zu lassen, was die anderen Realschüler bekamen und besaßen. Und da hätte er sie beschwindeln und ihr Kummer machen sollen? Emil war ein Musterknabe, so ist es. Aber er war keiner von der Sorte, die nichts anderes kann, weil sie feig ist und geizig und nicht richtig jung. Er war ein Musterknabe, weil er einer sein wollte. Er hatte sich dazu entschlossen, wie man sich etwa dazu entschließt, nicht mehr ins Kino zu gehen oder keine Bonbons mehr zu essen. Er hatte sich dazu entschlossen und oft fiel es ihm recht schwer. Wenn er aber zu Ostern nach Hause kam und sagen konnte, Mutter, da sind die Zensuren und ich bin wieder der Beste, dann war er sehr zufrieden. Er liebte das Lob, das in der Schule und überall erhielt, nicht deshalb, weil es ihm, sondern weil es seiner Mutter Freude machte. Er war stolz darauf, dass er ihr auf seine Weise ein bisschen vergelten konnte, was sie für ihn ihr ganzes Leben lang, ohne müde zu werden, tat. »Hoppla«, rief die Mutter, »wir müssen zum Bahnhof. Es ist schon 1:45 und der Zug geht kurz vor 2 Uhr.« »Also los, Frau Tischbein«, sagte Emil zu seiner Mutter, »aber, dass Sie es nur wissen, den Koffer trage ich selber.«